Der Vorsteher des Instituts für Abrüstung und Frieden des Außenministeriums der TVRK, Ri Song-il, veröffentlichte am 23. März einen Kommentar mit dem Titel »Eine gebührende Behandlung«. Vor kurzem, so hieß es im Kommentar, brachte die südkoreanische Zeitung Chungang Ilbo einen Artikel mit der Enttäuschung. Darin unterstrich sie, dass der US-Außenminister Tillerson Japan, Südkorea und China besucht habe. Dabei habe er Japan als den bedeutendsten Verbündeten hochgeschätzt, während er Südkorea nur als einen bedeutenden Partner bezeichnet habe. So habe die US-Administration den Rang des amerikanisch-südkoreanischen Bündnisses unter das amerikanisch-japanische Bündnis gestellt. Die südkoreanische Zeitung Mail Gyeongje Shinmun kommentierte, dass der US-Außenminister beim Treffen mit dem chinesischen Amtskollegen das Raketenabwehrsystem SAAT gar nicht erwähnt habe. Somit sei die Erwartung zusammengebrochen, dass die USA auf China, das mit der Sache der SAAT-Stationierung Südkorea unterdrücke, einen Einfluss ausüben werden. Auch die Massenmedien vieler Länder der Welt berichteten, dass Südkorea über die Reise von Tillerson sehr enttäuscht sei, so die Zeitung. Die Welt hat durch die Äußerungen des US-Außenministers deutlich festgestellt, wie die Beziehungen zwischen dem Herren und dem Handlanger aussehen und wie die USA, die von den südkoreanischen Marionetten als himmlisches Wesen hochgewürdigt werden, in der Tat Südkorea behandeln. Wenn sich Südkorea weiterhin der feindseligen Nordkorea-Politik der USA anschließt und die innerkoreanische Konfrontation befürwortet, ohne zu unterscheiden, wer der Gegner der Landeswiedervereinigung und der Hauptfeind der Nation ist, so wird es für immer als handlanger armseliges Leben führen.